Natürlich lebte Abraham 400 Jahre, bevor die 10 Gebote gegeben wurden. Abraham war nicht perfekt, aber er war durch den Glauben gerecht. Und das sind wir alle auch. Nur wer durch Glauben gerecht ist, wird von Gott mit dem Heiligen Geist versorgt und mit Wundern in seinem Leben beschenkt. Und zwar ständig. Er versorgt uns ständig und wirkt Wunder, heißt es im Griechischen. Amen. Gut, fassen wir zusammen. Es ist sehr wichtig, dass Sie das verstehen. Es ist sehr wichtig. Römer 4. Aus Zeitgründen gehen wir direkt zum letzten Vers, Römer 4. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Es geht nie um Werke. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham musste keine Werke bringen, okay? Okay. Now. Gut, gehen wir zu Vers 4. Wer aber Werke verrichtet, wenn sie für etwas arbeiten, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wenn sie arbeiten, muss ihr Chef sie bezahlen, nicht als Geschenk, sondern weil er es ihnen schuldet, okay? Right, understand? Verstehen Sie? Aber wenn ihr Chef ihnen einen schönen Ferrari oder Lamborghini gibt, dann ist das ein Geschenk. Wenn sie Werke tun, muss Gott ihnen den Segen geben, weil er es ihnen schuldet. Gott wird bei niemandem in der Schuld stehen. Das ist keine Gnade. Wer dagegen keine Werke verrichtet. Aha. Aha, stop there. Halten wir an und lassen das wirken. Wer keine Werke verrichtet, was tut er dann? Sondern an den glaubt. An Gott. Der den Gottlosen rechtfertigt. Rechtfertigen heißt gerecht sprechen. Hier steht das gleiche griechische Wort, dikaio, wie für gerecht sprechen. Er glaubt, er verrichtet keine Werke, sondern glaubt an Gott, der... Wen? Wen rechtfertigt? Die Gottlosen. Wow, haben wir das gerade in der Bibel gelesen? Wir haben immer die Vorstellung im Kopf, Gott würde die Guten gerecht sprechen, die Gehorsamen. Aber hier steht, Gott rechtfertigt die Gottlosen. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist die Grundlage dafür das Werk von Jesus. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, ist Gott gerecht, indem er den Sünder gerecht macht, der zu ihm kommt und an Jesus glaubt. Amen. Wer keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dann möchte ich Folgendes sagen. Es gibt Menschen, die, wenn man mit ihnen über die Gerechtigkeit oder Rechtfertigung durch Glauben spricht, sehr schnell sagen, aber der Glaube ohne Werke ist tot. Wer von Ihnen hat das schon einmal gehört? Heben Sie die Hand. Damit will ich schließen. Der Glaube ohne Werke ist tot. Entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich. Wie werden wir gerettet? Ja, durch Gnade und wahren Glauben. Entscheiden Sie sich. Denn hier steht, dass nicht der gerecht ist, der Werke verrichtet, sondern der, der glaubt, dass Gott sie durch Christus gerecht macht. Okay? Und übrigens, Freunde, das ist keine einmalige Sache. Es ist nicht so, dass wir einmal wiedergeboren werden und schon sind wir fertig mit dem Glauben. Wer dagegen keine Werke verrichtet, steht im Griechischen im Präsens und im Aktiv. Und an den glaubt. Und der den Gottlosen rechtfertigt, steht auch im Präsens und im Aktiv. Das heißt also, der zur Anbetung Gottes fortwährend keine Werke verrichtet, sondern fortwährend daran glaubt, dass Gott ihn gerecht macht, den macht Gott fortwährend gerecht. Hey, leben wir in der Gegenwartsform dieses Verses? Viele von Ihnen denken, ich bin zur Gerechtigkeit Gottes geworden, als ich gerettet wurde, aber jetzt? Nein, nein, das ist etwas Fortlaufendes. Sie sind in diesem permanenten Zustand. Wow. Und das bedeutet, dass Sie nicht mehr sündigen wollen. Es bedeutet, dass Sie ihn lieben wollen und der Welt diese gute Nachricht erzählen wollen. Amen. Und dann kommt immer diese Stimme. Aber Glaube ohne Werke ist tot. Lernen Sie eines auswendig. Lernen Sie Römer 11, Vers 6 auswendig. Oh, den haben wir hier nicht auf der Liste. Da steht, Römer 11, Vers 6, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Was zeigt das? Gnade und Werke sind Gegensätze. Ich sage Ihnen, unter der Gnade werden Sie erstaunliche Werke vollbringen. Ich habe ihnen bereits großartige Zeugnisse vorgelesen. Das ist das Werk, das Ergebnis. Die, die sagen, der Glaube ohne Werke ist tot, zitieren damit Jakobus. Vor vielen Jahren, ich war 17 oder 18, kämpfte ich mit dieser Bibelstelle, in der steht, der Glaube ohne Werke ist tot. Ich war verwirrt, denn ich hatte Römer 4 gelesen, wo steht, dass wir keine Werke tun, sondern nur an Gott glauben müssen. Und dann kamen diese Stimmen. Das ist billige Gnade, der Glaube ohne Werke ist tot. Und ich fragte mich, was stimmt nun? Damals hatte ich nicht viel Geld und besaß auch nicht viele Bibeln. Daher ging ich in die Armenian Street, zu einem Gebäude, das Haus der Bibel heißt. Ich hoffte, dass ich dort im Haus der Bibel irgendwelche Bücher oder Kommentare dazu finden würde. Es hat mich wirklich beschäftigt. Vielleicht hat das auch zur Vorbereitung als Prediger der Gnade gehört. Damals mit 17 oder 18 wusste ich das noch nicht. Ich ging also zum Haus der Bibel. Es war nur noch eine andere Person dort. Aber es gab keine Kommentare, sondern nur ganz viele Bibeln. Bibeln auf Chinesisch, auf Tagalog, Jahrhundertbibeln, alle möglichen Arten von Bibeln. Da sagte ich mir, okay, macht nichts, dann muss ich eben in der Bibel nachschauen. Dort suchte ich mir eine Bibel aus, setzte mich auf den Fußboden, schlug diese große Bibel auf und las die Stelle im Jakobusbrief, in der steht, wurde nicht unser Vater Abraham durch Werke gerecht? Aber hier in Römer 4 steht, Abraham wurde nicht durch Werke gerecht. Zurück zu Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was stimmt nun? Bei Jakobus steht, wurde nicht unser Vater Abraham durch Werke gerecht, als er Isaak auf dem Altar opferte? Ich sagte zu Gott, ich verstehe das nicht. Und in diesem Moment, als ich auf dem Fußboden saß, sagte Gott zu mir, Sohn, wann habe ich gesagt, dass Abraham gerecht ist? Ich sagte, viele Jahre bevor er Isaak bekam. Er sagte, das ist Rechtfertigung. Erst später legte er Isaak auf den Altar. Wie viele Jahre vergingen dazwischen? Viele, je nachdem wie alt Isaak war. Denn nachdem Abraham gerecht gesprochen war, bekam er nicht sofort Isaak. Und nachdem er Isaak bekommen hatte, folgte erst ein Wachstumsprozess, bevor er Isaak auf den Altar legte. Und dann sagte Gott, Sohn, diese Stelle im Römerbrief zeigt dir, wie du in meinen Augen gerecht wirst. Die Stelle im Jakobusbrief zeigt, wie du in den Augen der Menschen gerecht wirst. Der Mensch sieht die Werke, aber das hat nichts mit der Rechtfertigung vor mir zu tun. Gott sagt, wenn du gerettet bist, ist es nur eine Frage der Zeit. Eines Tages wirst du etwas tun, woran die ganze Welt erkennt, dass du gerettet bist. Und dort auf dem Fußboden im Haus der Bibel klappte ich die Bibel zu und sagte, danke Gott. Ich wollte es eigentlich nur für mich selbst wissen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Erkenntnis mit der Welt teilen würde. Ich hatte damals sogar Angst, vor meiner Schulklasse zu reden, geschweige denn vor der ganzen Welt. Aber auf diesem Fußboden erlebte ich eine Offenbarung. Und später sprach Gott wieder zu mir und sagte mir, dass im Jakobusbrief zwei Beispiele genannt werden. Aber wenn wir sagen, dass sie moralisch wertvoll sind, bekommen wir ein Problem. Denn beim ersten wollte Abraham seinen Sohn opfern. Das ist Mord. Wir wissen, dass er es dann nicht tat, aber Gott stellte ihn auf die Probe. Und das andere Beispiel ist Rahab. Rahab versteckte die Spione und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Und wie? Indem sie die Soldaten belog. Sie sagte, die Spione seien nicht bei ihr gewesen, aber sie waren bei ihr und sie versteckte sie. Das eine ist also ein Mord und das andere eine Lüge. Hey, ich dachte, das steht in den 10 Geboten, aber es sind Beispiele für die Werke in ihrem Leben. Es geht also offensichtlich nicht um moralische Werke, sondern vielmehr darum, dass es in unserem Leben sichtbare Ergebnisse für das menschliche Auge geben wird, wenn wir bereits vor Gottes Augen durch den Glauben gerechtfertigt sind. Deswegen heißt es auch, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Es geht darum, ihn den Menschen zu zeigen, okay? Aber lassen Sie sich dadurch nicht diese wunderbare Wahrheit rauben, dass Sie durch den Glauben gerecht werden. Zum Schluss möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Wer wurde als erster Mensch in der Bibel durch Glauben gerecht? Wer weiß es? Der erste Mensch war Noah, nicht Abraham. In Hebräer 11 steht, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Freunde, ich sage Ihnen, ich weiß, dass die Zukunft nicht sonderlich gut aussieht. Es wird in der Welt immer schlimmer werden, das steht in der Bibel. Ich nehme ernst, was ich für die Zukunft sehe und baue jetzt eine Arche zur Rettung meines Hauses. Ich bete, dass Sie jetzt eine Arche zur Rettung Ihres Hauses bauen. Sie müssen es jetzt tun, nicht erst dann. Er baute also eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und hier steht, durch ihn verurteilte er die Welt. Wissen Sie, dadurch, dass Sie sagen, dass das Gericht kommt, ist die Welt verurteilt. Die Welt sagt, nein, sind wir nicht. Das Boot steht doch auf dem Trockenen und so. Aber Sie wissen, dass das Gericht kommt. Nicht für uns, aber für die Welt. Der König kommt wieder. Ich sagte, der König kommt wieder. Haben Sie Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien gelesen? Tolkien war übrigens Christ. Er war ein enger Freund von C.S. Lewis. Sogar in Herr der Ringe steckt also viel Evangelium. Eins seiner Bücher heißt Die Rückkehr des Königs. Darin zieht sich der Gedanke durch, der König kommt wieder. Der König kommt wieder. Und er wird die Welt wieder zurechtbringen. Hier steht, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde, was? Ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah war also der Erste. Amen. Und was stellen wir fest, wenn wir die Welt heute anschauen? Dass wir einen Verkündiger der Gerechtigkeit brauchen. Noah wird ein Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. Nächster Vers, damit will ich schließen. Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Wenn ich das früher gelesen habe, habe ich lange gedacht, er hat zu den Menschen gesagt, tu dies nicht, tu das nicht, tu dies, tu das. Hey, Gott will nicht, dass du das tust, Gott will, dass du... Ich dachte, es würde um Gerechtigkeit aus Werken gehen. Aber Verkündiger der Gerechtigkeit ist ein Substantiv, kein Verb. Das bedeutet, dass er ein Verkündiger der Gerechtigkeit aus Glauben war. Und wenn das damals für die Welt nötig war. Der nächste Vers ist ziemlich erschreckend, denn heute beobachten wir in der Welt genau das Gleiche. Im nächsten Vers steht, und auch die Städte Sodom und Gomorra. Gott äscherte die Städte Sodom und Gomorra ein und verurteilte sie so zum Untergang, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. So back to Noah. Zurück zu Noah. Diese beiden Verse stehen nebeneinander. Jesus sagte, dass es am Ende auf der Erde so sein wird wie in den Tagen Noahs. Die Tage von Sodom und Gomorra und von Lot werden zurückkehren. Und was brauchen wir dann? Einen Verkündiger der Gerechtigkeit. Wir brauchen einen Verkündiger der Gerechtigkeit. Sie alle sind Verkündiger der Gerechtigkeit. Gehen Sie hinaus und sorgen Sie dafür, dass Menschen gerettet werden. Hören Sie? Preist Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Senken wir den Kopf und schließen die Augen. Danke, Herr Jesus. Freunde, Gott liebt Sie. Er möchte, dass Sie gesegnet werden. Haben Sie keine Angst, wenn Sie etwas über das Gericht lesen. Damit sind nicht Sie gemeint. Sie sind vom Gericht zum Leben hindurchgedrungen. Jesus hat am Kreuz Ihr Gericht auf sich genommen. Das Gericht kommt, nachdem Gott gewartet und gewartet und gewartet und tausende von Jahren gewartet hat. Er hat gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Deswegen sagen die Leute, seht ihr, es passiert gar nicht. Aber der Apostel Petrus sagt, denkt daran, Gott wartet, weil er langmütig ist und nicht will, dass jemand verloren geht. Aber es wird der Tag kommen, an dem er nicht mehr wartet. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, werden alle gerichtet werden, die die Gerechtigkeit durch Glauben nicht angenommen haben. Gott hat alles getan, was möglich war, um die verlorene Menschheit zu retten. Es hat Gott buchstäblich alles gekostet. Gott hat seinen Sohn hingegeben. Sein Sohn hat seine Arme am Kreuz ausgebreitet und ist für unsere Sünden gestorben. Und nun können wir durch das, was sein Sohn getan hat, ohne Werke, in Gottes Augen gerecht werden. Aber wenn wir trotzdem Gottes Hand wegschlagen und sagen, ich will deine Liebe nicht, ich brauche das nicht, kein Wunder, dass dann das Gericht kommt. Aber die unter Ihnen, die Ohren haben zu hören und die das Geschenk Gottes, seinen Sohn Jesus Christus, annehmen wollen, die dürfen das folgende Gebet mit mir mitbeten. Auch wenn Sie von weiter weg zuschauen, sagen Sie es von ganzem Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du meine Augen geöffnet hast, damit ich sehen kann, was ich heute sehe. Danke, dass du mich liebst. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bin gottlos. Aber dein Wort sagt, dass du aufgrund dessen, was Jesus getan hat, die Sünder und Gottlosen gerecht sprichst. Und das bin ich. Es gilt also für mich. Und so komme ich jetzt zu dir. Danke, Herr, dass du mich gerecht machst. Jesus Christus ist mein Retter und Herr. Ich glaube, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Ich weiß, dass nun all meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben sind. O Vater, gebrauche mich, um anderen diese gute Nachricht zu bringen. Und danke, dass du mich mit dem Heiligen Geist versorgst und ständig Wunder in meinem Leben wirkst. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Stehen Sie auf, preist den Herrn. Sie waren ein gutes Publikum, vielen Dank. Preist den Herrn. Und denken Sie in der kommenden Woche daran, dass Gott ständig Wunder wirkt, auch zu Ihrem Schutz. Glauben Sie, dass Gott Wunder zu Ihrem Schutz wirkt? Glauben Sie das? Glauben Sie das? Danke, Herr Jesus. Und ich weiß, dass Jesus bald kommen wird. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn unsere Kinder nie mehr krank werden? Wenn Väter und Mütter nie mehr vor der Zukunft oder Armut Angst haben müssen? Wir werden das Leben genießen. Wir werden immer noch einen Körper haben. Und alles, von dem man hier nur träumen kann, ist besser und größer. Denn es kann nicht schlechter sein als hier. Es wird besser sein. Den Himmel gibt es wirklich. Jesus gibt es wirklich. Und er kommt uns holen. Preist den Herrn. Heben Sie alle Ihre Hände. Der Herr segne Sie und Ihre Familien in der kommenden Woche. Der Herr segne Sie mit dem Segen Abrahams, dem Segen aus 5. Mose 28. Der Herr beschütze und bewahre jeden von Ihnen und Ihre Lieben in der kommenden Woche vor jeder Gefahr, jedem Schaden, vor Terror, vor Angst, vor Unterdrückung, vor Krankheit und Leiden, vor diesem neuen Virus, der neuen Tuberkulose. Der Herr bewahre Sie davor und der Herr bewahre Ihre Familie davor. Und der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten und sei Ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Sie und schenke Ihnen und Ihren Lieben seinen Shalom-Frieden. Im Namen von Jesus. Amen. Gehen Sie hinaus und erzählen Sie der Welt die gute Nachricht. Gerechtigkeit durch Glauben. Gott segne Sie.